dein Leben ein Segen für andere, schaust du göttliche Liebe hinaus. Kind der Sünde, du Heil und Erlösung, fürs Verlorene heim du nach Haus. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit, dem hin mein Leben dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere, willst du anderen leichten die Last? Hast du Balsam für blutende Herzen? Zeigst du müde die Städte der Rast? Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit, den Himmel mein Leben dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Und wir wären kein Segen für andere, wenn die Sünde noch Raum in uns hat. Sei dem Herrn darum völlig ergeben, so gebraucht dich die göttliche Gnade. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit, nimm hin mein Leben dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere, bist du anderen leichten die Last? Hast du Balsam für blutende Herzen? Seid zu müde die Städte der Rast? Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit, nimm hin mein Leben dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen